Zum 71. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation wurde eine Fotoausstellung unter dem Motto »Die Sonne und die Sonnenblumen« eröffnet. An der Eröffnungsfeier, die am 31. Mai im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang stattfand, nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TFARK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, Lehrer und die Schüler in der Stadt Pyongyang. Ausgestellt sind die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, der den Beginn der koreanischen Kinderbewegung eingeleitet hatte, und die von ihm, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die die Angehörigen der heranwachsenden Generationen zu tüchtigen Revolutionären begabten, die in sich Geist, Reichtum, moralische Sauberkeit und körperliche Vollkommenheit vereinen und zu den Pfeilern des starken und gedeihenden Korea herangebildet hatten, sowie die Fotos über das glückliche Leben der Mitglieder der Kinderorganisation, die sich in der fürsorglichen Obhut der Partei der Arbeit Koreas zu zuverlässigen künftigen Herren entwickeln.